Oden, viertes Buch, 5-8. Von Epoden und Oden. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Epoden und Oden von Horaz. Übersetzt von Johann Heinrich Voss. Oden, viertes Buch, 5-8. 5. An Cäsar Augustus. Milder Göttergeschlecht, Romulus Volke du, bester Hüter, entfernt weilst du zu lange schon. Heimkehr ohne Verzug hast du dem Väterrat angelobet, so kehre heim. Segne wieder mit Licht, edeler Fürst, dein Land. Denn sobald wie der Lenz heiter dein Angesicht zugelächelt dem Volk, fröhlicher eilt der Tag, heller strahlt ihm der Sonnenschein. Wie die Mutter den Sohn, welchen mit neidischem Hauch der zögernde Süd jenseits karpathischer Meereswogen bereits über des Jahres Frist vom behaglichen Haus entfernt, fromm durch Ahnung und Flehn, fromm mit Gelübden ruft und vom krummen Gestad nimmer das Antlitz kehrt. So mit bangem Gefühl inniger Zärtlichkeit sucht dich, Cäsar, das Vaterland. Denn nun wandelt der Stier sicher die Flur hindurch. Ceres nähret die Flur segnend mit Fruchtbarkeit. Durch friedliche Meer schweben die Segler. Und untadlige Treue gilt. Nicht schamlose Begier kränke dein keusches Haus. Strenge Sitt und Gesetz tilgte des Frevlers Schmach. Vatergleiches Geschlecht ehret die Wöchnerin. Strafe folget der Schuld gesellt. Wer scheut Pachter und wer frostiges Küten nun? Wer die grässliche Brut, welche Germania aufzieht, weil unversehrt Cäsar uns lebt? O, wen schreckt iberische Kriegeswut? Froh verlebet den Tag jeder auf eignen Höhn. Und die Rebe zur Braut gibt er dem Witwerbaum. Froh, dann kehrt er zum Wein, und bei dem festlichen Nachtisch preiset er dich als Gott. Dich mit häufigem Flehn ehret er, dich mit Most aus den Schalen gesprengt, und bei den Laren steht deine Gottheit, wie einst Gräcia Castors Macht dankbar weit und des Herkules. Lang anhaltende Fest, ach, in Hesperia schenk uns, edeler Fürst, rufen wir, wann der Tag neu uns Nüchterne grüßt, rufen wir Trunkene, wann im Meere die Sonne sich birgt. 6. Lobgesang auf Apollo und Diana. Gott, dem furchtbar Niobes Stamm ein hohes Wort gebüßt und Tityos Ehrenschändung, er auch Trojas Sieger beinah, der Phytier, König Achilles, allen sonst vorstrebend, nur dir zu machtlos, ob er zwar von Thetis gesäugt, der Göttin, schreckenvoll anrannte den speer, das bebten Dardanus Türme. Er, wie wenn einhauendem Stahl die Fichte und dem Ostorkan die Zypress herabkracht, maß den Grund weithin, und im Staube der Teukre ruhte sein Antlitz. Er, fürwahr, nicht hätt in dem Ross, das Pallas Weihe log, sich bergend, getäuscht die Troer an dem Unglücksfest und die Reigenschwärm in Priamos Vorhof. Offenbar austilgend im Sturm, o weh, weh, hätt er auch unmündige Kinder Trojas aufgebrannt durch Danaerglut im Mutterschoße die Frucht auch. Hätte nicht durch dein und der holden Venus Flehn besiegt, Zeus gnädig dem Held Aeneas zugewinkt mit besserer Vorbedeutung steigende Mauern. Du, der Vorspiel rauscht der Hellenin Clio, Phöbus du, der badet das Haar im Xanthus, schütz ihr Lob willfährig der Daunermuße, glatter Ägyeus. Phöbus hat mir höheren Geist und Phöbus Liedeskunst und Namen verliehn des Dichters. Ihr, der Jungfrauen blüht, und o Knaben, Söhn ihr glänzender Väter, ihr von Delos Göttin geschirmt, die plötzlich Lyx in Flucht und Hirsche mit Jagdgeschoss hemmt, wohlbeachtet lesbischen Takt und was mein Daumen euch anschlägt. Preist gebührend ihn der Latona Sprössling, preist der Nachterleuchterin neuen Abglanz, die mit Feldfrucht segnet und rasch des Mondes Kreisungen umrollt. Künftig sagst du, Gattin, ich sang den Göttern, als die frohen Festtage gebracht das Säkel. Gern gehört ihr Lied, wie Horaz, der Sänger, lehrte die Weisung. 7. Antorquatus. Weggeflohn ist der Schnee, schon kehrt dem Gefilde die Grasung, Bäumen das grünende Laub. Jugendlich wechselt die Flur, und tiefer gezwängt in den Ufern eilen die Ströme vorbei. Nymphen gesellt wagt jetzo die Grazie samt den Geschwistern nackend zu schweben im Tanz. Nichts Unsterbliches hoffe. So mahnet das Jahr, und die Hora raffend den wonnigen Tag. Kälte vertaut im Weste, den Lenz drängt heftiger Sommer, gleich zu entfliehen bestimmt, wann vielfarbige Früchte der Herbst ausschüttete. Bald dann kehret der lässige Frost. Doch was dem Himmel entschwand, das erneuern schnell wandelnde Monde. Wir nur versanken wir dort, wo Aeneas der Held, wo machtvoll Tullus und Ancus. Schatten ja sind wir und Staub. Wer doch weiß, ob hinzu der heutigen Summe den Morgen füge der ewigen Rat. alles entgeht des erben begierigen händen was deine fröhliche seele genießt sankst du einmal hinab und sprach dort über dich minos seinen erhabenen spruch nicht torquatus der stamm nicht deine beredsamkeit nicht auch stellt dich die frömmigkeit her selbst ja diana erlöst den keuschen hippolytus niemals aus acherontischer nacht auch nicht theseus sprengt mit gewalt die lethe'schen fesseln seinem pirithoos ab an L. Marcius Censorinus reicher schalen geschenk böt ich und edles erz Censorinus mit lust meinen erkorenen auch dreifüßig geschirr preise der tapferen graier böt ich und nicht trügst du das schlechteste meines ehrengeschenks wär ich der künste reich welche skopas erschuf oder parrhasius sorgsam jener in stein dieser in farbenglanz bald den sterblichen mann anlächelnd bald den gott doch es fehlt mir die macht und es bedarf auch dir weder habe noch sinn solcherlei köstlichkeit lieder freuen dein herz lieder vermögen wir und bestimmen genau unserm geschenk den wert nicht denkmäler des staats prangend in marmorschrift welche leben und geist wann sie im tode ruhn kriegeshelden erneun nicht der gewendete trotz des schmählich zurückstiebenden hannibal hat uns jenen der einst bändiger afrikas mit des namens gewinn kehrete herrlicher und glanzvoller gezeigt als die kalabrischen piriden du trägst nimmer verstummt das blatt lohn für redliches tun mavors und ilias sohn was war er wofern neid und verschwiegenheit uns in nacht das verdienst hüllte des romulus aus der stygischen flut rettet den eakus kraft der seher und gunst und ihr gewaltiger ausspruch heiliget ihn inseln der seligen selbst den himmel verleiht musengesang so labt sich an jupiters mahl herkules heldenmut sternhell blinkt das geschlecht tyndarus her und reißt aus abgründen des meers scheiternde kiel empor um die schläfen gedreht grünendes rebenlaub prangt lyäus und lenkt fromme gelübd in heil ende von oden viertes buch 5 bis 8